hab ich die Frau geküsst, hab nie gefragt, du bist gestattet, sagte mir, nimm sie dir, küss sie nur, dazu sind sie ja hier. Ja, glaubt mir nie, nahm ich die Liebe schwer, ich liebe frei bin ich nicht sehr, bin ein Mann, nicht viel dran, lieb schon fein, ich guck auf andere an, ich kenn der wahrhaften Liebe. Ready.